WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Die Sommerpause ist vorbei und ich freue mich wirklich sehr, jetzt wieder hier zu sein und mit euch gemeinsam die Nächte zu verbringen. Vieles vielleicht passiert in den letzten Wochen bei euch privat, Schönes oder auch weniger Schönes. Darüber können wir gerne reden. Gesellschaftlich, politisch ist auch sehr viel passiert, sehr viel Unschönes und Trauriges. Das kann natürlich auch und wird sicher auch Thema hier bei uns in der Sendung sein. Wir haben diese Woche, die ganze Woche, eine offene Sendung, noch keinen Themenschwerpunkt. Das machen wir dann nächste Woche wieder in altgewohnter Weise. Und ich würde sagen, wir fangen ganz einfach jetzt an. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Ihr könnt mailen, anrufen 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt, weswegen ihr anruft und weswegen der erste Anrufer anruft. Und der erste Anrufer heißt Thomas und der ist 38 Jahre. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Domian. Hallo, Thomas. Ich freue mich, dass du mein erster Anrufer bist nach der Sommerpause. Ja, das freut mich auch. Ja. Ich hoffe, du hattest schöne Ferien. Bitte? Ich hoffe, du hattest schöne Ferien. Ja, war alles wunderbar. Ich bin zufrieden. Das freut mich. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an, Thomas? Mein Thema, ich rufe an, ich bin zurzeit auf einer Therapie. Mhm. Wegen Drogen. Mhm. Ja, und ich hatte hier zwei Rückfälle, war kurz vorm Rausschmiss. Was waren das für Drogen? Heroin und Kokain. Aha. Wie lange hast du die Drogen schon genommen? Vorher? Also seit ich 10 bin. Seitdem du 10 bist? Ja. Du hast als Kind angefangen, solche schweren Drogen zu nehmen? Genau. Wie kam das? Ich war mit älteren Leuten unterwegs und die haben das konsumiert, und so bin ich an das rangekommen. Was haben deine Eltern damals gesagt dazu? Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und das habe ich eigentlich gut verstecken können. Aber du hast als 10-jähriges Kind Heroin oder Kokain konsumiert? Ja. Und das haben die Großeltern nicht gemerkt? Nein, die haben sie nicht gemerkt. Was waren denn das für Ältere, die ein Kind da hineinziehen? Ja, das frage ich mich auch, das weiß ich auch nicht. Na gut, aber du musst doch wissen, wer, mit wem du dich damals umgeben hast und wer dir zum ersten Mal so etwas gegeben hat. Ja eben, das waren ältere Kollegen. Ja, wie Kollegen, also ältere Kinder quasi. 14, 15, 16-Jährige. Ach so, ich verstehe. Ja, und die haben das konsumiert und dann habe ich das halt auch mal probiert und bin dann dabei hängen geblieben. Kannst du dich erinnern, wie das damals gewirkt hat? Wie wirkt eine solch starke Droge auf ein 10-jähriges Kind? Ja, also ich bin sehr, sehr schläfrig geworden. Ich habe das auf Alufolie geraucht. Mhm. Ja, und immer nachts, wenn ich halt in meinem Zimmer war. Meine Großeltern haben geschlafen, die haben davon nichts mitgekriegt. Und am Morgen war das ja wieder alles okay. Wir reden jetzt von Heroin. Ja. Ja. Nun sind diese Drogen ja nicht billig. Wie hast du denn als Kind und in den späteren Jahren dann auch, wie hast du das denn finanziert? Die habe ich von den Kollegen so gekriegt. Die haben dir das geschenkt? Ja. Warum? Die haben damit gehandelt und die hatten immer das Zeug in der Tasche und habe ich nichts zahlen müssen. Wie ging das am Anfang habe ich das ja auch nicht täglich konsumiert. Ich bin ungefähr dann, nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, dass ich abhängig bin von dem Zeug. Mhm. Das war dir als Kind schon klar, dass es sowas wie Abhängigkeit gibt und dass das nicht gut ist? Nein, das war mir nicht klar. Aber mir nicht klar. Soweit habe ich nicht gedacht. Aber nach einem halben Jahr hast du schon gespürt, dass irgendwas nicht so in Ordnung ist? Genau. Und was folgte dann daraus? Dann habe ich mich da informiert und dann haben die mich aufgeklärt, was da los ist. Wer hat dich aufgeklärt? Ja, meine Kollegen. Die dir das vorher gegeben haben? Genau. Und wie ging es dann danach weiter? Ja, danach ging es weiter, habe ich mein Taschengeld dafür ausgegeben, bin stehlen gegangen, wie es halt so ist. Und auch später haben das dann deine Großeltern zum Beispiel, haben das nicht bemerkt? Die haben das erst gemerkt, wo ich das erste Mal mit der Polizei halt in Konflikt gekommen bin. Mhm. So, und heute bist du 38. Genau. Hast also eine ganz, ganz große Drogenkarriere schon hinter dir. Ja, ich war mal fünf, sechs Jahre war ich mal clean und wieder rückfällig geworden und habe auch schon zwei Therapien gemacht. Mhm. Und jetzt habe ich Auflage. Wie ist denn der Stand der Dinge mit der Therapie im Moment? Jo, das geht bergauf langsam, geht's bergauf, Gott sei Dank. Ich bin froh, dass ich noch hierbleiben durfte nach meinen zwei Rückfällen. Wie lange warst du denn oder bist du jetzt schon in dieser Einrichtung im Moment? Ich bin jetzt in der sechsten Woche. Ich war vorher drei Wochen auf der Entgiftung. Mhm. Jetzt bin ich in der sechsten Woche hier und habe noch ungefähr fünf Monate. Ah, noch fünf Monate. Und was heißt Rückfälle? Also ich habe hier auf der Therapie habe ich was konsumiert in der ersten Woche. Wie? Und das ist halt rausgekommen, das sind ja alles Experten und die sehen ein bisschen an, wenn man was konsumiert. Was hast du da konsumiert? Heroin, genau. Heroin. Und wie gelingt Heroin in eine Klinik hinein? Das ist ja eine Klinik, die ist sehr offen. Man ist hier auf allzu viel Selbstverantwortung gestellt. Mhm. Und man kann hier raus halt nach der dritten Woche und das ist eigentlich kein Problem. Und wie hast du das finanziert in der letzten Zeit, dein Drogenkonsum? Ja, ich habe gearbeitet. Wie reagieren denn die Therapeuten darauf, wenn die mitbekommen, dass jemand mitten in einer Therapie rückfällig wird? Ich muss sagen, die Therapeuten haben hier sehr human reagiert. Es kommt auch darauf an, ob man ehrlich ist oder nicht. Und ja, und die arbeiten ja auch mit damit. Hätte ja sein können, dass die dich rausschmeißen. Ja, wenn man denen eine Geschichte erzählt, wie und was, dann fliegt man hier raus, ganz klar. Aber das ist jetzt gut gegangen und du hast noch mal eine Chance, zwei Chancen bekommen. Zwei, ja. Ja, und es ist einfach auch ein bisschen stressig alles, ja. Deshalb ist Stress, weil du rückfällig geworden bist? Auch die Leute hier im Haus, die gucken einen ganz schief an und also Kleinigkeiten halt. Was passiert denn da? Du sagst, du musst noch fünf Monate dort bleiben. Das ist ja eine lange Zeit. Was macht man denn da den ganzen Tag? Also man macht ja, es gibt hier verschiedene Arbeiten. Man tut das Haus putzen, man hat einen Garten, eine Werkstatt. Ach so, man geht also so... Viel Gruppentherapien auch und Einzelgespräche. Ah ja, und man geht dann auch so allgemeinen Beschäftigungen nach. Genau. Ja. Und man kann hier Praktikum machen, alles sich halt wieder aufs normale Leben vorbereiten. Praktikum ist ein gutes Stichwort. Ich gehe mal davon aus, oder ich frage dich zunächst einmal, hast du in diesen Jahren deiner Drogentherapie, deines Drogenkonsums, hast du es geschafft, eine Ausbildung zu machen? Ausbildung habe ich keine gemacht, aber ich habe immer gearbeitet, immer. Wie siehst du denn jetzt mit 38 Jahren deine Zukunft und dein zukünftiges Leben? Also ich will mein Bestes geben, ich sehe das als meine letzte Chance. Ich will das eigentlich auch nicht mehr und ja, ich habe eine sehr liebe Freundin, die hat mich noch nie im clean Zustand erlebt, das wird auch ein Abenteuer neues für mich werden. Was, die hat dich noch nie clean, also ohne Drogen erlebt? Nein, ich bin mit ihr fünf Jahre zusammen und... Und in diesen fünf Jahren warst du immer zugedröhnt? Nee, du musst dir jetzt nicht vorstellen, zugedröhnt. Ich habe einfach meinen Entzug weggemacht, dass es mir körperlich gut geht, dass ich meine Arbeit machen kann. Nicht jetzt so weggemacht, geschossen. Aber sie hat dich eben noch nicht erlebt, dass du ganz, ganz frei von den Drogen bist. Nein, das hat sie nicht. Das wird ja ganz spannend, dann bist du ja vielleicht für sie ein ganz anderer Typ. Ja, denke ich auch. Ja, ich habe jetzt mit meinem Therapeut vereinbart, wir laden sie mal hier ein und machen dann ein Fahrgespräch. Ich wollte gerade fragen, darf sie dich besuchen? Ja, das darf sie. Ja. Ich finde ja auch, Thomas, dass du jetzt auch mit dem Alter von 38 hast du eine gute Chance, nochmal neu anzufangen und ein neues Leben zu starten und auch die Fundamente für ein neues Leben zu legen. Ja, das denke ich auch. Und mit meiner Freundin ihrer Hilfe denke ich, dass ich das auch schaffe. Du hast schon viele Jahre verschwendet in deinem Leben. Ja, eigentlich schon. Ja, klar. Hast du auch Schulden gemacht in all diesen Jahren? Schulden, die Gerichtsschulden, also Strafe halt, Gerichtskosten und dann die Strafe, wo es halt dazu gegeben hat. Ich bin ungefähr 6-mal wegen Einfuhr erwischt worden. Wegen was? War 2 wegen Einfuhr. Wegen Einfuhr, das heißt, du hast Drogen genau. geschmuggelt nach Deutschland. Vom Ausland nach Deutschland, genau. Und wir reden dann immer von den harten Drogen, von Heroin und von Kokain. Ja, genau. Ja. Was ist denn dein Traum, wenn du jetzt, wenn du es schaffst, und ich wünsche es dir von Herzen, wenn du wirklich clean wirst, wie möchtest du leben? Ich möchte arbeiten, ich möchte mit meiner Freundin glücklich sein, ich möchte in Urlaub. Mehr möchte ich eigentlich nicht. Du möchtest in Urlaub? Ja. Warst du noch nie in Urlaub? Ja, doch, ich war schon in Urlaub, aber immer mit viel Stress, immer ein bisschen Drogen mitgeschmuggelt und ja, das ist alles Stress. Ich verstehe. Totales stressiges Leben. Was möchtest du gerne arbeiten? Ich schaffe als Anlagenbediener. Als was? Anlagen? Anlagenbediener. Anlagenbediener. Ja. Was ist denn das? Also, kennst du Firma Milka? Da hat sie so Schokoladen, ja, klar. Schokoladenfabrik und da hat sie Maschinen und so eine führen und bedienen. Ach so, okay, verstehe. Und wo ist der Traum, in Urlaub zu fahren? Ah, das ist egal, es gibt ja viele schöne Orte. Mensch, Thomas, ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du das schaffst. Alles klar. Und halt dir wirklich vor Augen, dass du schon sehr viel Zeit verplempert hast in deinem Leben. Das soll deine Motivation sein, zu sagen, ich verplemper keine Zeit mehr. Ich mache jetzt was aus meinem Leben. Ich werde mein Bestes dafür tun. Ja, wenn du eine nette Freundin hast, ist das doch eine schöne Sache. Auf jeden Fall. Ja. Lieber Thomas, toi toi toi, alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir, Domian. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade zufällig durch die Kanäle gezappt sein, dieses hier ist keine Aufzeichnung, das ist eine Live-Sendung und wir sind wieder da aus der Sommerpause und wir sind jetzt auch wieder jede Nacht live hier im Radio bei 1Live und im WDR Fernsehen. Nur diese Woche, ich glaube Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind wir im Fernsehen nicht, weil da irgendwas anders läuft im Fernsehen, aber da sind wir live im Radio. Also es läuft alles nach gewohnter Sitte jetzt hier wieder los und wir sind diese ganze Woche thematisch ganz offen für euch. Das heißt, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Ganz egal, über welches Thema. Hier ist Manfred. Manfred ist 48. Guten Morgen, Manfred. Morgen, Domian. Hallo, Manfred. 49. Na gut. Schwamm drüber. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir um darum, dass ich schwere Suizidgedanken habe. Ich bin schwer depressiv und leider auch unter schweren chronischen Schmerzen, alles schon sehr lange, also über Jahrzehnte hinweg. Mhm. Und ich habe auch schon Therapien und Arztbesuche, alles hinter mir. Mhm. Das hat aber alles nichts gebracht. Und jetzt bin ich an einem Punkt angelangt. Ich habe überhaupt keine Kontakte mehr. Meine Eltern sind tot. Mit meinen Geschwistern bin ich zerstritten. Ansonsten habe ich auch kein soziales Umfeld. Du hast Arbeit kein... geht sowieso nicht mehr. Du hast keine Partnerschaft, keine Frau, kein Mann? Nein, und ist nichts. Nee, das wäre im Moment überhaupt gar nicht denkbar. Also ich bin in einer solchen Verfassung, das würde kein Partner aushalten. Ja. Enge Freunde auch nicht? Ist alles kaputt gegangen. Ich hatte früher schon Freundschaften, aber das ist dann irgendwie... Dann hat der eine geheiratet und... solche Sachen einfach irgendwie aus solchen Sachen oder ich bin aus beruflichen Gründen umgezogen und dann sind die Freundschaften kaputt gegangen. Was und dann hast du? Stand ich wieder alleine da. Ja. Was hast du früher beruflich gemacht? Ja, ich habe 2 Ausbildungen abgeschlossen, die mir aber beide im Grunde nicht gelegen haben. Das erste war ein technischer Beruf, Verfahrensmechaniker. Mhm. Dann habe ich direkt im Anschluss Bauzeichner gelernt. Das hat mir schon ein bisschen mehr gelegen. Aber ich habe in beiden Berufen nicht wirklich Fuß gefasst. Ich habe dann auch nachher viele Hilfsarbeiterjobs gemacht, ja. Auch Taxifahrer und sowas. Ja. Und ich bin aber überall nicht wirklich zurechtgekommen und habe es dann irgendwann hingeschmissen. Und wie lange arbeitest du jetzt schon gar nicht mehr? Also jetzt an einem Stück ungefähr 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. Du lebst alleine in einer Wohnung? Ja, ich habe das Haus meiner Eltern geerbt, die sind gestorben vor ein paar Jahren und da wohne ich jetzt drin, aber das verkommt auch immer mehr, weil ich da einfach auch völlig überfordert mit bin. Von was lebst du finanziell? Ja, auch praktisch, ich sag mal, ich habe immer sehr sparsam gelebt und ich sag mal, ich habe noch zwei Geschwister. Meine Eltern haben uns immer etwas Geld gegeben. Mhm. Und das habe ich halt gespart und da kann ich auch noch eine Weile mit überleben, aber natürlich nicht bis zu meinem, ich sag mal, natürlichem Lebensende. Wenn ich so alt werden sollte wie mein Vater, das so lange wird es nicht reichen. Und die Geschwister dulden das, dass du da alleine in dem Haus wohnst? Ja, mit den Geschwistern bin ich zerstritten. Die wollen diese Geschichten gar nicht mehr hören. Also die wollen praktisch, wenn ich denen was von Selbstmord oder so erzähle oder dass ich es nicht mehr kann, dann sagen sie, können sie den Scheiß, sich den Scheiß nicht mehr anhören. Na, ich meinte jetzt auch auf rein das Materielle, das auf das Haus bezogen. Es könnte ja sein, dass die sagen, komm, wir wollen das Haus verkaufen und uns die Kohle teilen. Aber die lassen dich da leben und wohnen. Nein. Das Haus wurde schon 10 Jahre vor dem Tod meines Vaters auf mich überschrieben. Weil mein Vater wollte mich absichern. Also, verstehe. Es waren damals die Probleme schon absehbar. Wie gesagt, das ist schon geht schon über Jahrzehnte. Mhm. Und wenn du so vereinsamt mittlerweile lebst und dann zusätzlich diese großen, die Schmerzen hast, wie du es gerade beschrieben hast, und auch den seelischen Druck, die seelischen Schmerzen auch, was machst du den ganzen Tag? Ja, das ist ganz problematisch. Also ich sag mal, morgens wache ich so zwischen 7 und 8 auf, da muss ich erstmal eine ziemlich starke Dosierung an Schmerzmitteln nehmen. Mhm. Dann lege ich mich erst nochmal hin, damit die überhaupt wirken. Und dann kommt eben diese Depressionsphase. Das heißt, dann kommt wirklich diese Phase, wo man gar nicht mehr die Kraft hat, aufzustehen. Und das kann sein, dass die bis in den Nachmittag hineingeht. Das heißt, du liegst dann einfach so auf der Couch oder im Bett? Im Bett, ja. Guckst du dabei Fernsehen? Nein, gar nichts. Gar nichts. Entweder ich schlafe oder ich denke nach. Wenn ich schlafe, habe ich Albträume. Und wenn ich wach bin, dann grübel ich einfach. Das mache ich auch so den ganzen Tag. Also das heißt, ich habe überhaupt keine Beschäftigung. Ich bin auch... Du hast doch kein Interesse, kein Hobby. Nee, ich bin auch gar nicht mehr zeitgemäß. Also ich habe überhaupt kein Internet, auch gar keine Ahnung davon. Also ich bin da völlig out of time, kann man sagen. Gehst du noch so raus? Gehst du spazieren zum Beispiel? Ich gehe nur noch zum Arzt oder in die Apotheke, um mir Medikamente zu besorgen. Und schon das Besorgen von Lebensmitteln ist schon eine große Hürde für mich. Also wenn ich einkaufen fahren muss, um Lebensmittel zu kaufen, das ist schon ein Problem. Kannst du diese Hürde mal beschreiben? So, der gesunde Mensch würde ja sagen, Mensch, man geht dann in einen Supermarkt, sammelt sich ein paar Sachen und geht an die Kasse. Es klingt ja ganz einfach. Ich habe richtig Angstzustände vorher praktisch. Also ich habe das, wenn ich heute weiß, mir geht morgen oder übermorgen das Brot aus, dann kriege ich heute schon Panik sozusagen. Mhm. Und dann wird es morgen, für mich morgen, noch schwieriger aufzustehen überhaupt, das Haus zu verlassen. Dann ist das eine richtige Hürde, diesen Tag zu bewältigen. Ja, es ist überhaupt jeder Tag eine Hürde, den zu bewältigen. Jeder Tag ist für mich ein qualvoller Tag und es wird von Jahr zu Jahr, geht es eine Stufe abwärts, wenn nicht sogar von Tag zu Tag. Also es ist wirklich so, dass ich es einfach nicht mehr ertragen kann. Es ist wirklich so, deswegen sagt man wohl auch Lebensmüdigkeit. Es ist eine Lebensmüdigkeit. Diese Schmerzen, von denen du gerade gesprochen hast, sind das psychosomatische Schmerzen oder haben die eine körperliche Ursache? Beides. Wo hast du die Schmerzen denn? Also ich hatte als Kind im Alter von 10 Jahren eine Hirnentzündung und habe seitdem chronische Kopfschmerzen. Die haben sich dann im Laufe der Jahre auch sehr verschlimmert. Mhm. Und dann durch die vielen Schmerzmittel, die ich genommen habe, habe ich es inzwischen dann auch am Magen gekriegt. Aber ich denke, die Magenprobleme, die haben sich jetzt in letzter Zeit eben auch durch die vielen Sorgen und Probleme nochmal verstärkt. Also die sind im Moment auch so, dass ich jeden Tag Magenschmerzen habe und Tabletten dagegen nehmen muss und alles. Bist du in psychiatrischer Behandlung? Ich gehe zurzeit zu einer Ärztin, die ist Psychiatrin und auch gleichzeitig Allgemeinmedizinerin, sodass sie praktisch beides behandeln kann. Aber das Problem ist, aufgrund meiner Hirnhautentzündung vertrage ich keine Psychopharmaka. Das heißt, sie kann höchstens Gespräche mit mir führen, aber ich werde schon, 30 verschiedene Psychopharmaka mal mehr ausprobiert. Ich vertrage die alle nicht. Das heißt, in deinem sehr, sehr schwierigen Zustand, in der Situation, in der du lebst, kannst du keine Psychopharmaka einnehmen zurzeit? So ist es. Das heißt, eines habe ich vertragen, aber das hat nicht gewirkt. Das habe ich über 3 Monate in Höchstdosis genommen. Es hat überhaupt keine Wirkung gezeigt. Und ich war auch schon 2 Mal in einer psychosomatischen Klinik. Mhm. Das eine Mal auf Anraten eines Neurologen, das andere Mal auf Druck der Rentenversicherung. Mhm. Da kann ich nur sagen, also da war ich dermaßen enttäuscht. Das ist wirklich nur was für Leute, die mal so 6 Wochen aus ihrem Alltag raus müssen. Mhm. Aber Leute, die schwere Probleme haben, mhm, da war ich wirklich nicht der Einzige, denen wird dort nicht geholfen. Ich meine, das muss doch für einen Wissenschaftler, ein Fachmann, vielleicht ein Professor für Pharmakologie oder Psychiatrie, eine große Herausforderung sein. Was macht man mit einem Menschen, der aufgrund einer anderen Erkrankung keine Psychopharmaka verträgt, aber diese dringend braucht? Wie geht man da vor? Ja, mein Arzt sagt auch schon sozusagen, er kann es nicht mehr hören. Also meine Ärztin. Ja, die steht wahrscheinlich vor einem großen Fragezeichen und kommt nicht weiter. Eigentlich müsste sie dich lotsen zu irgendeinem wirklichen Spezialisten, der sich mit so... Du bist ja ein absolutes Spezialproblem, stellst du ja dar. Ja, aber ich muss dazu sagen, meine Ärztin hat das von dem Vorgänger übernommen. Und der Vorgänger hatte das schon mitgekriegt. Ich war seit meiner Jugend schon bei Spezialisten in ganz, also nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland, wegen der Kopfschmerzen alleine schon. Mhm. Und okay, das sind aber andere Spezialisten. Hier geht es ja um das Zusammenspiel zwischen der alten Erkrankung und der Unverträglichkeit der Psychopharmaka. Das ist ja noch ein Zusatz. Da wäre diese psychosomatische Klinik eigentlich schon, ja, richtig gewesen. Aber die haben nicht viel, also die haben sich da nicht großartig engagiert. Ja, das ist ja bedauerlich. Du bist jetzt 49 Jahre alt. Wie lange trägst du diese schwere Last jetzt schon der Erkrankung? Also die Hirnhautentzündung mit 10 Jahren und die Depressionen sind dann so schleichend gekommen mit 17 Jahren. Das heißt eigentlich de facto dein ganzes bewusstes Leben bist du krank? Ja, nur die frühe Kindheit, an die ich mich eigentlich gar nicht mehr so erinnern kann, so bis 10 Jahre. Die habe ich als glückliche Jahre in Erinnerung, aber der Rest der Zeit, es war wirklich die Hölle. War das heute nicht eine große Überwindung dann auch für dich, wenn du, als du dir vorgenommen hast, hier anzurufen? Das habe ich jetzt sehr spontan gemacht. Ich hatte im Frühjahr schon mal angerufen, da bin ich aber dreimal an 3 Tagen hintereinander in die Warteschleife gekommen. Und dann war ich so genervt, dass ich es nicht mehr versucht habe. Ich habe diese Schübe halt immer wieder, die kommen. Mhm. Im Sommer im Sommer möchte ich keinen Selbstmord machen. Ich kann jetzt nicht sagen, warum. Nicht, weil mir der Sommer gefällt, sondern weil das andere Gründe. Darf ich fragen nach den anderen Gründen? Ich mag die kühlere Jahreszeit lieber und ich möchte in einer Jahreszeit sterben, die ich mag. Also der Herbst ist jetzt praktisch die Jahreszeit, also jetzt so von September bis, sagen wir, Ende März, das wäre jetzt die Zeit, meine Zeit. Ja. Und in dieser Zeit möchte ich, wenn, dann sterben. Das hatte ich mir auch letztes Jahr schon vorgenommen. Ich habe gesagt, letzten Herbst bis zum Frühjahr muss es geschafft haben, aber ich hatte es dann nicht geschafft. Und hast du dir was Konkretes vorgenommen, wie du sterben möchtest? Ja, das ist das große Problem. Also die einen Ideen sind mir praktisch zu brutal und die anderen... die sind mir zu unsicher. Ich habe es bei der Bundeswehr selber erlebt, da hat sich einer bei uns in der Kompanie die Pulsadern aufgeschnitten unter der Dusche und der war nach einer Woche schon wieder in der Kompanie und ist dann 6 Wochen lang zum Psychologen geschickt worden, dann haben sie ihn nach Hause geschickt. Der andere Gedanke wäre, ich sag mal so, ich wohne hier im Sauerland, da sind viele hohe Brücken, da runterzuspringen, das wäre noch eine Alternative, aber auch da weiß ich nicht, ob ich da den Mut aufbringen würde. Lass uns mal nicht über die Art und Weise jetzt debattieren, wie man sich am besten umbringt. Ich hatte die Frage so verstanden. Ja, die Frage war auch von mir so gestellt, aber lass uns mal doch in eine andere Richtung gehen. Vorab noch die Frage, wenn du deine Lebensfreude oder deinen Lebensmut auf einer Skala bewerten solltest. Sagen wir mal, 10 ist ganz toll, ich liebe das Leben, und 0 ist, ich bin fast schon tot. Ja, dann 0. Hm. Also ich rufe auch eigentlich nur an, weil ich keinen Gesprächspartner mehr habe. Das heißt, ich habe im Grunde schon abgeschlossen. Vielleicht wäre das Ich erwarte eigentlich gar keine Ratschläge mehr von dir in dem Sinne, sondern ich möchte eigentlich nur noch mal mit jemandem reden. Aber wenn du regelmäßig mit jemandem reden könntest, wäre es dir doch vielleicht schon ein bisschen wohler ums Herz, oder? Aber das will ja keiner. Meine Schwester will es nicht, meine Ärztin will es im Grunde auch. Sie sagt, ich soll nur reden, wenn es irgendwas Neues gibt. Aber man könnte ja mal gemeinsam überlegen, ob man nicht da etwas suchen könnte für dich. Aber wen denn? Ja, das müssen wir jetzt mal überlegen. Thomas, wenn du so einen Satz sagst, das heißt für mich, da ist eine Lebensgrundlage noch. Das heißt, ein Gespräch tut dir gut und eine Auseinandersetzung, eine Kommunikation. Tut mir gut, das ist richtig. Ja, da bist du noch nicht auf Skala Null und da ist noch Hoffnung da. Und ich finde, solange Hoffnung da ist und dann noch ein Funke da ist, sollte man das nutzen. Ich möchte jetzt sehr. Naja, aber nur durch Sprechen, was soll da für eine Hoffnung sein? Ich sag mal, ich kann keinen Beruf mehr ausführen, mir geht das Geld irgendwann aus. Das stimmt schon. Mir fällt das Dach bald über den Kopf zusammen. Ja. Ich weiß, ich habe keine Kontakte und. Aber es wäre. Ja, gut, Kontakte, da könnte man jetzt an arbeiten, wie du gerade gesagt hast. Aber das dürfte bei mir etwas schwierig werden, weil ich einfach sehr vereinsamt bin und auch sehr. Ja. Das auch von meinem Vater wahrscheinlich geerbt habe. Aber das hat übrigens auch Selbstmord gemacht. Ja, aber das Reden wäre ein Anfang. Ich möchte jetzt Folgendes vorschlagen. Und ich bitte dich, gib uns doch einfach mal die Chance, vielleicht einen kleinen Schritt doch noch zu versuchen. Abwinken kann man immer später noch. Wir rufen dich jetzt nochmal an, damit wir richtig Zeit und Ruhe für dich haben. Das heißt, meine Psychologin, die Heike, ruft dich an. Ja. Das heißt, da überlegen wir nochmal gemeinsam, ob es nicht im Bereich Gespräch doch noch Möglichkeiten gibt. Darüber hinaus wird sich meine Psychologin jetzt mal gleich schlau machen, ob wir vielleicht doch nicht noch einen sehr guten Hinweis in Richtung Wissenschaftler oder Spezialisten für dich haben, für dein besonderes Problem, was wirklich ein besonderes Problem ist. Vielleicht hat auch ein Zuschauer oder Zuhörer eine Idee. Ihr habt das ja gerade, der Fall ist ja wirklich kompliziert, ihr habt das gehört. Meldet uns doch bitte, wenn ihr vielleicht irgendwo eine Kapazität kennt oder irgendeine Idee habt, die interessant und wichtig und hilfreich vielleicht für Manfred wäre. Dich möchte ich bitten, Manfred jetzt aufzulegen und du wirst von der Heike zurückgerufen. Und vielleicht ist es vielleicht eine ganz mini kleine Chance besteht, vielleicht finden wir ja irgendwas. Ja? Okay, probieren wir es mal aus. Ja. Danke dir für das Gespräch. Sehr gerne, Manfred. Du legst bitte auf und ich drücke dir von Herzen die Daumen und wir melden uns gleich bei dir. Alles klar und dir auch alles Gute. Dankeschön, okay. Manfred. Tschüss. Ciao. Jo, tschüss. 1:27 Uhr. Freie Themennacht. Franziska und Stefan sind hier. 33. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Ich spreche zuerst mit dem Stefan. Genau, richtig. Können wir zu dritt reden oder musst du den Hörer rüberreichen? Ja, das ist jetzt die Frage. Dein Kollege meinte, ich soll mal fragen, ob wir das mit einem Lautsprecher versuchen können, weil dann könnte sie auch mit sprechen und ja, hören. Ja, manchmal klingt das nicht gut, aber wir versuchen es mal. Wenn es nicht gut klingt, dann machen wir es anders. Ja gut, dann versuchen wir es mal. Hallo Franziska. Nochmal. So, jetzt. Hallo Franziska. Hallo Domian, grüß dich. Ach, geht doch sehr gut. Ja, prima. Schön, dass du auch da bist. Ja, ich muss dir erstmal ein ganz großes Kompliment aussprechen. Ich finde deine Sendung wirklich richtig toll. Und wir sind auch zwei Nachteulen und ich höre das auch immer gern zum Einschlafen. Und ja, echt schade, dass du bald aufhörst. Ja, aber es ist ja noch eine Weile hin. Ich danke für das Kompliment zunächst. Franziska, wer ist denn der Stefan? Ist das dein Liebster? Das ist mein Freund, genau. Mein Freund. Wir sind jetzt, er ist relativ frisch zusammen, seit 2 Monaten. Oh ja, das ist ganz frisch. Aber wir fühlen uns echt, als wenn wir uns schon Jahre kennen. Also das sagt man immer. Wir denken immer das Gleiche, als wenn wir mit einem Kabel per Kopf verbunden sind. Wie mein bester Freund und mein Partner in einer Person. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ja, jetzt darf ich diese wunderschöne Geschichte erzählen. Ist das das Thema auch, euer Kennenlernen? Ja, das ist auch das Thema. Ah, das ist ja, ich habe es mal so blind gefragt. Ah ja, okay, dann legt mal los. Wir haben uns kennengelernt, weil ja der Stefan hat damals auf einer Internetseite Sex gegen Geld gesucht und das habe ich angeboten und so haben wir uns kennengelernt. Ach, du entschuldigst, wenn ich so sage, du bist eine Hobbyhure? Ich bin Escort. Escort, genau. Okay, kann man ja sagen dann. Ja. Genau. Und immer noch im Dienst? Ja, immer noch, genau. Immer noch. So, Stefan weiß das auch und ja, er hat mich auch ein bisschen gewundert, aber er hat da kein Problem damit. Stefan, wie hast du sie denn entdeckt? Hat sie ein Video präsentiert oder Fotos? Nein, oder? Also was mich am meisten an ihr fasziniert war, war ihr, ja, ihr doch so ehrlich normaler Text zu ihrer Person. Der normale Text zu ihrer Person? Richtig, also sie war halt sehr sympathisch, sehr authentisch. Ja, so, und ist das aber ist das natürlich ein schwieriges Unterfangen. Sie bietet ihre Dienste an, also eine geschäftliche Verbindung wäre das. Wie ist es denn dann zu einer privaten Verbindung zwischen euch beiden gekommen? Ja, auf der zwischenmenschlichen Ebene, ne? Also wir haben uns halt auf Anhieb super verstanden und das Ganze war angesetzt auf gar nicht so lange Zeit. Wurde dann aber eine ganze Nacht und wir haben auch erstmal nur gequatscht. Hast du denn fürs erste Mal zumindest noch bezahlen müssen? Ja, aber nur fürs erste Mal. Wie viel hast du hingelegt? 150. Hey. Ja. Ja. Franziska, wie fandest du ihn das erste Mal? Beim ersten Mal. Wie du ihn so fandest? Also man ist natürlich erstmal aufgeregt, wenn man jemanden trifft, wo man noch gar nicht weiß, passt das irgendwie, liegt man auf einer Wellenlänge. Ja. Und dann hat er mir aber diese Aufgeregtheit irgendwie ganz schnell durch seine Art genommen, weil er ist so, ja, witzig, lustig und Humor kommt ja bei Frauen immer gut an, wie man weiß. Und ja, es hat einfach alles gepasst. Und gut, damals, also wir haben uns vor ungefähr anderthalb Jahren kennengelernt, da war das noch gar nicht so klar, dass da irgendwas Festes draus wird. Weil ach so. Ich war zu der Zeit noch in der Partnerschaft. Ja. Und er war auch noch in gewisse Sachen involviert, sage ich mal. Also er war noch verheiratet. Mhm. Und ja, dann haben wir uns vor 2-3 Monaten nochmal spontan getroffen. Das war dann aber irgendwie schon klar, dass es eher auf privater Ebene stattfindet. Und dann hat es irgendwie total gefunkt. Mhm. Wobei, also ich dachte erst... Ich sag mal, es ist doch sehr anstrengend, dir so zuzuhören. Nimm doch mal besser den Hörer. Das ist dann, glaube ich, für die Kommunikation besser. Geht das so besser? Vielleicht. Bist du jetzt näher rangegangen, oder wie? Ja. Ja, okay. Also, vor anderthalb Jahren kennengelernt. Genau. Am Anfang bezahlt. Wie viel Mal war er denn dann quasi so, na gut, nur einmal da, ne? War er im, einmal war das nur, genau. Einmal. Und dann habt ihr euch gar nicht mehr getroffen in diesen anderthalb Jahren? Wir hatten uns wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann, wie gesagt, vor 2-3 Monaten haben wir uns nochmal getroffen. Mhm. Wobei keiner von uns wusste, glaube ich, ob das jetzt freundschaftlich ist oder ob da irgendwas anderes draus wird. Und ja, dann hat es halt irgendwie gefunkt zwischen uns. Aber Stefan, wenn du vor anderthalb Jahren dich schon so verknallt hast, quasi beim ersten Mal in sie, warum hast du dann so lange gewartet, bis du dann wieder an sie rangegangen bist? Also sie war mir sehr sympathisch. Ob ich jetzt sagen kann, dass ich verknallt war, weiß ich nicht. Ach so, okay. Aber es war halt ein ungewöhnliches Treffen, halt weil es mehr um uns als Person ging, als um irgendwas anderes. Also es hätte auch eine ganz normale Verabredung sein können. Wie lange bist du... War dann halt nicht so geschäftlich, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja. Wie lange bist du denn schon in diesem Geschäft, Franziska? Wie lange machst du das schon? Noch gar nicht so lange. Also ich habe das auch nur sporadisch gemacht, mal nebenbei. Eigentlich, weil ich auch einfach den Kick gesucht habe. Mhm. Ja, also... Man kann jetzt gar nicht sagen, dass ich schon seit so und so vielen Jahren dabei bin. Ich glaube, das erste Mal habe ich das vor 2 Jahren gemacht. Mhm. Und aber du machst es regelmäßig? Ja, ab und zu halt. Das ist nicht dein Hauptjob? Es ist nicht mein Hauptjob, nee. Was machst du im Hauptberuf? Ich bin Studentin noch. Ah. Das Klischee. Das Klischee, ja. Ich dachte gerade, entweder Studentin oder Krankenschwester. Krankenschwester? Ja, das hört man auch oft. Das finde ich auch mal sehr lustig, wenn eine Krankenschwester... Auf jeden Fall spart man sich dann die Kosten für das Outfit, ne? So, aber jetzt hast du gerade gesagt, Franziska, dass du weiterhin als Escort-Lady unterwegs bist. Genau, richtig. Was sagt Stefan dazu? Der findet das völlig in Ordnung, weil er halt weiß, gekocht wird nur mit ihm oder mal einen Film geguckt und... Ja, er kann das halt ganz gut trennen. Ich muss sagen, ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Aber er kann das sehr gut. Du hast, wenn du als Escort-Frau unterwegs bist, doch unter Umständen auch mit den Männern Sex. Unter Umständen, also meistens, ja. Ja. Stefan, und das macht dir nichts aus? Nein, das macht mir eigentlich nichts aus, weil wie sie schon gesagt hat, also wir machen halt Dinge, die sie mit keinem anderen Mann machen würde. Verrätst du uns, was ihr macht, was sie mit anderen nicht macht? Ja, also ich rede jetzt von diesen persönlichen Dingen halt wirklich, dass wir kochen zusammen, dass wir Ach so, okay. Na, hier, so die Sachen, die man als Paar macht, die macht sie halt nur mit mir. Ja gut, aber ihr habt doch auch Sex miteinander, oder? Das haben wir auch, ja. Und dann denkst du nicht daran, Mensch, morgen hat sie wieder einen Termin um die Zeit oder Nein. Sie ist jetzt gerade unterwegs und vögelt mit dem gerade rum? Denkst Nein, du da- also sie erzählt mir das auch und ich weiß dann, wann sie unterwegs ist. Aha. Und dann weiß ich, sie hat einen Termin und dann bin ich beruhigt. Und bist du ja, beruhigt? Machst du dir keine Sorgen, dass vielleicht auch mal was passieren könnte? Nee, deswegen, sie meldet sich ja und dann weiß ich Bescheid. Ich weiß, wo sie ist. Sie macht das auch nicht so oft, dass man jetzt sagen müsste, da musst du dich jedes Mal auf was anderes einstellen. Sie hat dann auch ihre 2-3 Leutchen, wo sie dann halt regelmäßig ist. Mhm. Dann, Stammkunden? Richtig, mhm. Da ist sie ganz gut aufgehoben, weiß ich. Finde ich wirklich erstaunlich. Manchmal erzählen mir das ja Männer, dass sie damit keine Probleme haben. Ja. Ich glaube, ja. Ich könnte das nicht. Ja, das also bei uns scheint das wirklich zu funktionieren. Ich hätte mir selber vorher nicht vorstellen können, dass es so funktioniert. Aber es funktioniert halt wirklich. Hast du schon mal einen ihrer Kunden gesehen? Nein, also nicht wissentlich. Kann ich nicht sagen, nein. Ja. Und Frage an Franziska. Gibt es bei dir irgendwie so ein Hauch schlechtes Gewissen, wenn du dann doch, obwohl Stefan nichts dagegen hat, aber vielleicht hast du doch ein hauchschlechtes Gewissen, wenn du mit einem anderen Mann Sex hast? Für Geld? Nee, eigentlich nicht, weil also gefühlsmäßig bin ich da überhaupt nicht involviert. Das ist wirklich nur... Sie ist eine gute Schauspielerin. Nee, das ist auch nicht. Aber das ist wirklich, sind zwei verschiedene Ebenen für mich irgendwie. Hast du, wenn du mit deinen Gästen unterwegs bist und wenn du mit den Gästen Sex hast, hast du einen Orgasmus mit denen? Teilweise ja. Hm. Ach, das auch noch? Kommt vor. Und das macht auch nichts, Stefan? Nein, also im Gegenteil. Also ich freue mich, wenn sie einen schönen, in Anführungsstrichen, Arbeitstag hat. Mensch, du Guter, das ist ja verrückt. Das ist ja wirklich irre. Das Kompliment kriegt doch zurück. Der Bugi ist uns ja leider verloren. Hättest du Bock, mal zuzugucken, wenn sie arbeitet? Das ist nicht auf die Arbeit beschränkt. Also generell habe ich da kein Problem mit. Oder beziehungsweise ist schon so eine Fantasie, wo ich sage, das würde mich auch ansprechen, ja? Ich meine, dann könntet ihr doch zusammen gewerblich irgendwie auftreten. Könnte man, ja, richtig. Aber ich will euch gar nicht jetzt hier auf solche Gedanken bringen. Ja, ja, da bringst du es gerade zu. Auf jeden Fall hättest du Interesse daran zuzugucken, wenn deine Freundin, egal ob das nun ein Kunde ist oder vielleicht ein Privatfreund, wenn die zusammen irgendwie was machen. Doch, das ist, also wie gesagt, das ist eine Sache, wo ich sage, das macht mich auch an, na klar. Ja. Na, wer also weiß. Ich denke, das haben viele Männer. Das haben viele Männer, definitiv. So, ja. Das haben mehr Männer, als Männer es tolerieren könnten, dass ihre Frau als Hure arbeitet. Da, das glaube ich schon. Ja. Also, wer weiß, was alles mit euch beiden noch passiert. Auf jeden Fall seid ihr im Moment glücklich und zufrieden. Richtig. Das ist das Wichtigste. Und wir sind gleich durchgekommen. Und ihr seid gleich durchgekommen und ihr seid verliebt. Also, was will man mehr? Richtig, genau. Franziska verrät mir zum Schluss aber noch, was sie studiert. Nee, das verrate ich natürlich nicht. Ich sage jetzt einfach mal Medizin. Ja, ich darf auch nicht raten, du würdest es mir nicht sagen, ne? Nee. Könnte ich es denn erraten? Durchaus, ja. Kommen wir dir zu. Hängt es irgendwie zusammen mit deinem Nebenjob? Nein, gar nicht. Mhm. Im weitesten Sinne meine ich natürlich. Nein, ich studiere auch keine Psychologie. Na gut, das Geheimnis darfst du für dich behalten, Franziska. Ich freue mich, dass ihr glücklich seid und ich wünsche euch ganz viel Glück und ganz ganz tolles, langes Liebesleben, ihr beiden. Danke, Domian. Dankeschön. Das wünschen wir dir auch. Dankeschön. Tschüss zusammen. Ja, ciao. Ciao. 0800 220 50 50. Wir sind wieder da. Jede Nacht live jetzt hier im Radio bei 1 Live und im WDR-Fernsehen. Und diese ganze Woche haben wir eine Freitemennacht. Ihr könnt euch zu jedem Thema melden, wie ihr das ja gewohnt seid, zu privaten Themen, aber natürlich auch zu allgemeinen gesellschaftlichen Themen oder zu Boulevardthemen. Ramona ist 38. Guten Morgen, Ramona. Hallo, Domian. Hallo, Ramona. Hi. Weswegen rufst du an? Ich habe heute Mittag eine ganz schlechte Nachricht bekommen. Ich bin vor 38 Jahren bei uns hier aufgewachsen und hatte eine Nachbarin. Die hatte eine kleine Tochter. Du bist vor 38 Jahren und das weitere Wort habe ich nicht verstanden. Nein, vor 38 Jahren bin ich aufgewachsen bei uns hier in unserem Umfeld und ich hatte eine Nachbarin, auch Großeltern der kleinen Tochter. Mhm. Und die haben die großgezogen. Mhm. Das Problem war, die waren alkoholabhängig. Meine Großeltern, wo ich aufgewachsen bin, waren super lieb. Achso, du bist auch bei deinen Großeltern aufgewachsen? Genau. Und das andere Kind auch? Genau. Mhm. Und ich habe heute irgendwie erfahren, durch einen Bekannten, mit dem ich eigentlich nicht so grün bin, dass sie tot ist. Mhm. Mit 34 Jahren und lässt eine 7-jährige Tochter, einen 17-jährigen Sohn und einen 21-jährigen Sohn zurück. Und ich mache mal solche Vorwürfe, weil ich vor 2 Jahren den Kontakt abgebrochen habe. Wie nah war denn euer Kontakt bis vor 2 Jahren? Sehr nah. Bitte? Sehr nah. Sehr nah? Ja. Was heißt das? Also Bianca war jeden Tag bei mir, sie ist bei mir aufgewachsen. Meine Großeltern haben für ihren Geburtstag gemacht und ich hatte heute auch versucht, mit meiner Tochter zu sprechen. Moment mal, sie ist bei dir aufgewachsen? Ihr wart doch fast, ist doch fast gleichaltrig gewesen. Du bist ja 38. Ja, 3 Jahre jünger. Genau. Genau, sie war 3 Jahre und jünger. Und wart ihr denn in den letzten Jahren so gute Freundinnen gewesen? Ja, ich habe sie immer wieder gesehen mit ihrer kleinen Tochter. Sie hat mich auch öfters angebettelt wegen Geld und so. Und ich wusste, das war für ihre Drogen. Ja. Wir haben ihr Therapieplätze besorgt und sie ist immer wieder abgebrochen und nicht hingegangen. Mhm. Sie hat immer wieder in ihrer Scheinwelt gelebt. Und wie halt heute mein Bekannter mir das erzählt hat, man muss sich vorstellen, er und ich sind uns nicht grün. Und er hatte heute den Anstand, mir das zu sagen. Und ich hätte mir nie gedacht, dass mir das so den Boden unter den Füßen wegfällt. Warum habt ihr den Kontakt unterbrochen? Oder warum hast du den... Wegen der Drogensucht. Du hast den Kontakt unterbrochen, abgebrochen. Genau. Weil sie zu viel Drogen nimmt und das nicht in den Griff bekam. Ja, genau. Sie fing an wie ihre Mutter. Und ihre Mutter war die beste Freundin von meiner Mutter. Und ich wusste, wie das endet. Und ich konnte es nicht. Ich habe schon vor 10 Jahren eine Freundin unter die Erde gebracht. Hat sie denn quasi von Jugend an Drogen genommen? Ja. Das heißt, du warst die ganze Zeit... Seit dem 15. Lebensjahr. Ja. Ich habe sie vom Strich geholt. Ich habe sie versucht zu... Ach Gott. Ich war im Frauenhaus mit ihr. Ich habe ihr geholfen mit ihrem ersten Kind. Mhm. Das Kind wurde ihr weggenommen, das zweite Kind wurde ihr weggenommen und ich fühle mich so schuldig. Was hat denn dann das Fass für dich zum Überlaufen gebracht, dass du gesagt hast, ich will jetzt keinen Kontakt mit dir haben? Sie hat mich beklaut. Aha, es gab also ein besonderes Ereignis. Ja. Was hat sie geklaut? Ich hatte damals nicht viel, mein Ex-Mann hat mich bestohlen und betrogen. Ich stand mit meiner Tochter vorm Existenzminimum. Mhm. Ich habe sie aufgenommen und sie hat mich gestohlen und das war so halt eben der Cut. Mhm. Wie viel hat sie dir geklaut? Von irgendwo kann man nicht. Wie viel hat sie, was hat sie gestohlen oder wie viel Geld? 500 Euro. Oh ja, das ist natürlich eine ganze Menge. Hat sie es denn? Das war meine Miete und das Leben, was ich hatte und ich musste damals meine Familie anbetteln, was auch nicht leicht ist, weil ich habe natürlich auch keine tolle Familie. Hat sie das eingestanden, dass sie das geklaut hat? Ja. Hast du jedes Geld wieder? Ich habe mir etwas eingestanden, was sehr schlimm war. Ich bin mit 18 Jahren schwanger geworden von meinem Ex-Freund. Eine Nacht und sie hat die Kondome kaputt gemacht. Sie? Sie hat die Kondome kaputt gemacht? Genau, mit einer Nadel. Damit du das schwanger wirst? Mir 6 Jahre später in der Disco erzählt. Und ich war fix und fertig und... Warum hat sie das getan? Eifersucht. Warum eifersüchtig? Sie wollte ihn und ich habe ihn bekommen. Mhm. An was ist sie jetzt gestorben? Herzinfarkt. Wahrscheinlich infolge des heftigen Drogenkonsums. Und hat eine 7-jährige Tochter zurückgelassen. Jetzt hast du mir, Ramona, viele kritische und schwerwiegende Dinge gesagt über diese Frau. Und trotzdem machst du dir Vorwürfe? Ja. Warum? Du hast doch so viel da sein müssen. Aber du warst doch so viele Jahre für sie da. Trotzdem, ich hätte für sie da sein müssen. Glaubst du, dass du ihr hättest helfen können? Ja. Warum glaubst du das? Ich war wie eine große Schwester für ihr. Ich war ihr Zugang zur Welt. Aber du hast es ja in all den Jahren nicht geschafft, sie von dieser üblen Bahn wegzuziehen. Nein, das war ihre Familie. Ihre Familie. Ja, was hättest du denn noch tun können, um sie auf den richtigen Weg zu bringen? Ich weiß nur, dass eine gute Freundin einfach im Tod ist, okay? Hat sie denn nochmal versucht, Kontakt mit dir aufzunehmen? Ja, aber ich wusste es nicht, weil ich umgezogen war. Das heißt, du konntest darauf gar nicht reagieren? Genau, ich bin wieder zurück zu dem Ort, wo ich geboren wurde, zurückgezogen. Ich dachte, ich kriege wieder eine Verbindung zu ihr. Ich kriege sie irgendwie unter den Fittichen. Ich meine, ich habe davor ein Mädchen mit 20 Jahren beerdigen lassen, die auch an Drogen krepiert ist. Hat sich böse an, aber es ist so. Mhm. Du wolltest den Kontakt wieder aufnehmen? Ja. Ich wollte ihr helfen. Ich wollte ihr mit ihrer Kleinen helfen. Ihr zeigen, das Leben kann schön sein. Mhm. Aber und weißt du... Bekannte, musst dir vorstellen, wenn jemand kommt, der dich nicht mag, der dich absolut hasst, den Schneid hat, dir zu sagen, pass auf, sie ist tot. Du sollst es wissen. Mhm. Dann ziehst du den Hut und sagst, Schupper, gut gemacht. Und ich komme damit nicht klar. Mhm. Vor 2 Jahren hat sich ein guter Freund von mir weggehangen. Davor hat sich ein anderer Freund begangen. Ist ein anderer Freund gestorben. Das heißt, du bist viel konfrontiert worden mit Tod und Selbsttötung. Ich bin Floristin. Ich glaube, Ramona, dass man im ersten Impuls immer so reagiert, wenn so etwas passiert ist. Domian, ich habe meine Oma, die mich großgezogen hat. Ich war mit meiner Tochter beim Kinderarzt. Ich kam nach 2 Stunden wieder. Ich wollte meiner Oma nur erzählen, meine Tochter ist gesund. Ich war 18 Jahre alt. Keine Ahnung von nichts. Ich habe meine Großmutter tot im Bett gefunden. Ja, deswegen. Und seit dem Tag an verfolgt mich der Tod. Mhm. Ich habe Trauerfloristik gelernt. Ich bin Trauerfloristin. Mhm. Ich musste ein Kind von meiner besten Freundin beerdigen. Ich habe so viele Menschen unter die Erde gebracht. Und dann erfahre ich einfach, dass dieses Mädchen mit 34 Jahren, ich bin 38, das Mädchen ist 34 Jahre nur geworden. Warum, Ramona, wenn das so ein starker Impuls in dir war, doch wieder mit ihr Kontakt aufnehmen zu wollen, warum hast du es nicht früher forciert? Ich habe sie nicht gefunden. Sie ist zwischen Bochum und Barstein immer hin und her gezogen. Mhm. Keiner wusste, wo sie gerade wohnte. Man hat sie zwar zwischendurch mal hier bei uns gesehen, aber meistens nur, wenn sie Geld wollte. Wie viel Mal hat sie es denn versucht, dass sie Kontakt mit dir aufnimmt? Was du weißt. 50 Mal, aber ich habe immer abgeblockt, weil ich gesagt habe, nein. Ich habe ein Kind gehabt, ich wollte meine Tochter anders erziehen. Ich dachte, sie hätte dich nicht erreicht oder dich nicht gefunden. Nein, sie hat es versucht. Das habe ich ja heute erst erfahren. Mhm. Aber ich habe da nicht mehr gewohnt. Ich bin ja umgezogen. Ich habe ja auch geheiratet, einen anderen Namen angenommen. Ramona, lass mich das mal sagen, was ich gerade sagen wollte. Nämlich, dass man immer, wenn so etwas passiert, im ersten Impuls sich Vorwürfe macht. Das ist, glaube ich, eine ganz menschliche Reaktion. Ich kann ja nur jetzt als ganz neutraler, außenstehender Mensch auf dich reagieren. Lass mich doch mal ausreden. Ich kann ja nur als ganz neutraler Mensch reagieren auf das, was du sagst. Ich höre, dass du dir sehr, sehr viel Mühe gegeben hast. Und dass dein Maß vielleicht damals auch voll war, dich mit ihr zu beschäftigen, weil es vielleicht auch so rüberkam, dass du ihr nicht helfen konntest. Und dann hat sie dich auch noch bestohlen. Ich glaube, das ist so meine Einschätzung, dass du, auch wenn du an ihrer Seite gewesen wärst, wahrscheinlich nicht viel hättest tun können, weil sie sich selbst kaputt gemacht hat. Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. man kann nicht immer darauf hoffen, dass ein anderer einen hält. Und man kann auch einen anderen nicht halten, der sehr schwer betroffen ist. Ich rate dir dringend, wenn du dir so große Vorwürfe machst, dass du vielleicht für einige Male in eine Beratungsstelle gehst, um das aufzuarbeiten, das zu besprechen, um aus diesem Kreislauf rauszukommen. Ich glaube spontan nicht, dass du dich schuldig gemacht hast. Uns rennt jetzt so ein bisschen die Zeit weg. Ich möchte dir gerne noch ein ausführliches Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Das mache ich sehr gerne. Sehr gerne. Dann würde ich die Heike gleich anrufen, Ramona, und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und in der Hoffnung, dass du die Dinge besser für dich einordnen kannst. Alles Gute wünsche ich dir. Wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Ich danke dir, ne? Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Heidi. Heidi ist 67. Guten Morgen, Heidi. Ja, guten Tag. Guten Tag. Hallo, Domian. Hallo, Heidi. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um die Altersarmut. Verstehen Sie? Das ist eine in ganz... Anführungsstrichen Staat, die Rentner, vorwiegend Frauen, so die. Ich glaube, wir haben ein großes Leitungsproblem. Jetzt, höre ich dich gar nicht mehr? Hörst du mich noch? Ja. Nee? Ja. Ich glaube, wir müssen dich nochmal neu anwählen, obwohl meine Regie mir gerade sagt, das ist sogar ein Festnetz. Du telefonierst nicht mobil. Nein, ich habe Festnetz. Ich glaube, das funktioniert nicht. Leg mal bitte auf und wir wählen dich nochmal sofort an, okay? Ja, ich habe vorhin schon festgestellt, dass schlecht ist. Ja, ich glaube, da können wir nicht lange miteinander reden. Leg mal auf, wir melden uns nochmal bei dir. Jetzt ist die Leitung eh weg. Dann machen wir weiter mit dem Peter und der ist 25. Guten Morgen, Peter. Hi, Domian. Hi, Peter. Hi. Um was geht's? Ich weiß gar nicht ganz genau, wie ich bei dir anfangen soll, aber ich verfolge dich sehr oft und ich höre immer ganz viele traurige Geschichten und immer sehr zu mitfühlen. Und ja, ich bin auch ein junger Mann, der kommt aus dem Heim, hat viel Drogen hinter sich, eine kaputte Familie und so weiter und so fort, war aber auch sehr früh mit der Natur verbunden. Mit der Natur? Und genau. Ja. Und ich habe mit der Natur meinen Ausgleich gefunden. Was heißt das genau? Ja, das heißt genau, dass ich quasi meine Sachen nehme und da kommen wir auch gleich auf den Punkt. Ich steige aus der Gesellschaft aus und bin raus. Ich nehme meine Sachen und bin weg. Ich reise einfach um die Welt mit meinem Rucksack und das, was ich habe. Tust du das oder willst du das tun? Ist das ein Traum? Nee, es ist, das ist eine schwierige Sache. Ich tue das, weil ich denke, dass es irgendwie mein Weg ist. Es ist ein ganz komisches Gefühl. Und andererseits träume ich auch einfach von dieser Natur, von dieser Freiheit, von dem Gefühl. Aber du hast diese Schritte noch nicht unternommen. Das ist noch ein Traum. Nee, also ich unternehme die, indem ich Einzeltouren mache, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, zum Beispiel nehmen wir den Rothaarsteig mitten in Deutschland. Ja. Als Beispiel, ja. Einfach mal. Das sind zum Beispiel so Trips, die du so ein paar Wochen machst und das war's. Und, ja, immerhin. Aber jetzt geht's wirklich darum, einfach nur die Sachen zu nehmen und raus und aus der Gesellschaft zu sehen. Mal kurz die Fakten abfragen. Du bist von den Drogen los. Von dem was? Ich habe damals eine Therapie gemacht. Ja, drogenlos. Genau. Welche Drogen waren das damals? Ja, ich habe früher gekifft und Alkohol getrunken. Ja. Wie lange bist du jetzt? Wie lange bist du weg davon? Ja, ich habe mit 9 Jahren angefangen zu kiffen. Wahnsinn, das ist schon wieder so eine Geschichte, dass ein Kind damit anfängt. Ist ja irre. Ja, das hat aber auch was mit dem Heim zu tun. Ich kam mit 9 ins Heim und dann kam auch ganz schnell der Umfang und dann musste man sich schnell, stellen gegen andere Menschen. Was kam da, der Unfall? Nein, ich meine, man muss sich, wie heißt das, Stärke zeigen gegen andere Menschen und bei dem Heim lernst du jeden Tag einen neuen kennen und andere Menschen und die rauben dich aus und da musst du irgendwann groß werden und stärker. Und, ich verstehe, verstehe. So, wie viele Jahre bist du jetzt weg von den Drogen? Von den Drogen, ich bin 25, mit 18 habe ich aufgehört. Ah, das ist schon mal sehr gut. Hast du eine Ausbildung gemacht? Ja, ich bin Koch. Du bist Koch, abgeschlossen? Ich bin Koch. Ja, ich bin fertiger Koch. Sehr gut. Genau. So, und jetzt gibt es den großen Traum, einfach wegzugehen, quasi auch so als Seelenheilung, oder wie verstehe ich das? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich war vorher auch lange mit einer Frau zusammen. Das war die erste Frau, die ich hatte in meinem Leben. Mhm. Und das waren 5 Jahre. Mhm. Und wie soll man das sagen? Das ist kaputt gegangen. Und danach habe ich auch eine andere Frau kennengelernt. Und ich gebe mir auch immer viel Mühe und ich bin ein guter Mensch. Ich sehe auch gut aus. Das muss man mal gar nicht zur Frage stellen. Aber es ist... Warum jetzt weg in die Welt? Ich kann die Gesellschaft nicht mehr ertragen. Was kannst du nicht ertragen? Ich weiß es nicht. Ich habe natürlich auch eine gewisse Angst davor, einfach rauszugehen und auszusteigen. Irgendwie hält mich die Gesellschaft fest. Ich habe Bekannte und das war's. Aber ich habe keine Freunde oder Familie oder sonst. Aber du hast im Moment, auch noch einen Job. Ich habe gekündigt. Du hast von dir aus gekündigt, weil du diesen Traum vor Augen hast. Genau. Hast du denn ein bisschen Kohle zur Seite gelegt? Ja, ich habe alles, was in meiner Wohnung ist, habe ich verkauft. Das sind dann ungefähr 2.500 Euro, die ich jetzt habe. Das ist erstmal nicht viel an. Ja. Da muss ich allerdings auch überlegen, wenn man so um die Welt reist, man erkennt natürlich andere Menschen, man lernt sie kennen und das ist eine ganz andere Gestik und Willkommensgrüße wie hier in Deutschland. Hier in Deutschland ist alles sehr verkrampft. Und ich möchte das auch mal so dazu sagen, die Leute, die immer so mit dir reden und immer so in sich hineingetaucht sind und viel drüber nachdenken, vielleicht einfach mal rausgehen in die Natur und einfach mal diese Freiheit, dieses Okay, du musst es erstmal machen und dann reden wir hinterher, wie es war. Ob es genauso war, wie du es vielleicht jetzt auch idealistisch siehst. Grundsätzlich finde ich das eine gute Idee, sowas mal zu machen. Was ist denn dein Traum? In welche Gegend möchtest du gerne gehen und reisen zunächst? Also es ist so, ich nehme meinen Rucksack, nehme den Schlüssel, schließe ab und fange an von Deutschland, also das ist ungefähr im Westen, Nordrhein-Westfalen, ein bisschen weiter, Grenze Holland. Ja. Und dann gehe ich hoch nach Schweden und Dänemark, von Dänemark nach England, von England nach Spanien und weiter runter Afrika und von Afrika nach Asien, von Asien nach Amerika. Also eine ganz große Route schon, aber das hast du dir schon als Route so vorgenommen, dass du so... Ja, natürlich, das ist auch ein bisschen abgesprochen, weil ich habe natürlich auch, ich möchte ein Videotagebuch drehen und für mich alleine ist das komplett finanziell nicht alleine zu schaffen und deswegen habe ich auch einen Sender, sage ich mal, ein bisschen hinter meinem Rücken, ohne finanzielle Stärken oder so, sondern das, was mir einfach nur das Kamera-Equipment zur Verfügung stellt, dass ich mein Videotagebuch nehmen kann. Es sind wirklich keine gefakten Szenen, sondern ich stehe ganz alleine da und das war's und die holen einfach nur quasi das Band ab und bearbeiten das und spielen das. Aber so, dass ich auch, ja, ich sag mal, auf diesem Weg ist man sehr einsam. Das ist oftmals beim Reisen so, ja. Willst du denn viel wandern oder wie planst du dich fortzubewegen? Ja, also es gibt natürlich die eine Art, die sagt, oh, ich mache 50 und 40 Kilometer pro Tag, so einer bin ich nicht. Das heißt, wenn ich an einem Ort komme, ich gehe durch die Welt und ich genieße die Natur, wenn ich an einen Ort komme, der mir gefällt, dann bleibe ich auch durchaus 3 bis 4 Tage da, das ist nicht das Problem. Wo willst du schlafen und wohnen? Ich habe ein Zelt. Also ich habe ein Zelt, ich habe einen Schlafsack. Das ist ein Four Seasons Schlafsack, der ist für bis minus 40 Grad und der ist adjustierbar, oder wie man das nennt. Und den kann man auch für den leichten Sommer nehmen oder egal. Das ist also von daher bin ich ganz gut geschützt. Ansonsten habe ich immer noch einen Poncho von der Bundeswehrarmee und da ist das, kannst man immer noch ein Notzelt draus machen. Verstehe. Ja, also, das hört sich doof an, aber es nee, ist ganz, das hört sich wirklich, Peter, das haben ja nur, solche Sachen haben ja schon viele Leute gemacht, solche großen, ungewöhnlichen Reisen. Und ich glaube ja, dass solche Trips, auch als Selbsterfahrung, als Lebenserfahrung unbezahlbar sind, was ganz Tolles. Ja, genau, es ist ja auch nicht so, und das denke ich auch, da habe ich auch ein bisschen Angst vor, aber es ist einfach nicht so. Am Ende stehst du ja nicht mit nichts da, sondern du kommst irgendwo an und irgendwo fängst du auch wieder neu an zu leben. Ja, du wirst viele Probleme haben, du wirst in viele Konfliktsituationen kommen, die musst du meistern. Natürlich. Du wirst zwischendurch auch mal durchhängen und wirst denken, was habe ich mir angetan? Ich könnte als Koch schon mein Geld verdienen und abends die Beine hochlegen. Es wird eine Achterbahn der Gefühle wird das werden. Hast du recht, aber allerdings, wenn ich mir dann überlege, als Koch dann wieder zurück in die Küche, wo ich 17, 18 Stunden pro Tag mache und die Überstunden nicht bezahlt kriege, wie in einem Gefängnis, aufstehen, arbeiten, 6 Tage die Woche. Ich merke, du willst raus, du willst weg, genau. Du willst in die Welt. Wann soll es denn losgehen, Peter? Ja, es ist ungefähr in 1 bis 1,5 Wochen. Oh, wie spannend. Genau. Ich versuche das natürlich dann auch als Videotagebuch festzuhalten. Ihr werdet das natürlich sehen, natürlich auch als mit einem anderen Namen, muss ich natürlich auch ganz ehrlich sagen. Aber es ist, ihr werdet es sehen. Kann man verfolgen und ich möchte auch meine Biografie drüber schreiben. Wenn du irgendwo in der fernen Welt bist und noch Kohle zum Telefonieren hast Ruf doch mal an, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen. Die Leitung treffe natürlich. Lieber Peter, dann wünschen wir dir alles Gute und mache tolle Erfahrungen. Lass mich noch eins sagen, auch wenn die Menschen das als nicht so optimistisch sehen oder sonst irgendwas, vielleicht einfach mal rausgehen, die Gedanken freien Lauf lassen und okay, keine missionarischen Ansprachen, mach du es erstmal und dann gucken wir, wie es wird, okay? Okay. Alles gut, wir drücken dir die Daumen. Peter, alles Liebe. Aber tschüss. Ich danke dir. Alles ciao. Gut, ciao. In der Technik, Tim Dohnke. Das war unsere erste Sendung. Heute Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen.